Solange du nach dem Glück jagst, bist du nicht reif zum Glücklichsein. Und wäre alles Liebste dein. Solange du um Verlorenes klagst und Ziele hast und rastlos bist, weißt du noch nicht, was Friede ist. Erst wenn du jedem Wunsch entsagst, nicht Ziel mehr noch Begehren kennst, das Glück nicht mehr mit Namen nennst, dann reicht dir des Geschehens Flut nicht mehr ans Herz und deine Seele ruht.